Der Sprecher des Zentralvorstandes des Kim-Jong-Istischen Jugendverbandes proklamierte in seiner Erklärung vom 23. April den Willen der koreanischen Jugendlichen dazu, die US-Imperialisten und die südkoreanischen Kriegsfanatiker entsüden und unbarmherzig zu vernichten. Er betonte, die US-Imperialisten und das landesverräterische Regime Südkoreas reden ganz offen vom Präventivschlag und versuchen wie besessen, die Würde und die sozialistische Staatsordnung der TVIAK zu verletzen. Die 5 Millionen jungen Avantgardisten, die die Nachricht darüber erfahren hätten, hegen großen Zorn dagegen und fassen festen Entschluss dazu, die Feinde zu vernichten. Die große Formation der Jugend von Paektusan seien voller Kampfbereitschaft, um als 5 Millionen Atombomben die Schar der Bösen, die dem heiligen Territorium des Heimatlandes eine Atomkatastrophe zufügen wolle, erbarmungslos zu zerschmettern und warten auf den letzten Befehl vom Führungsgremium der Revolution. Weiter hieß es in der Erklärung. Die US-Imperialisten sollen Bescheid wissen, dass die ganze Erde zersprengt wird, wenn die unbesiegbaren Atomstreitkräfte und die 5 Millionen Jugendlichen der TVRK, die mit Atombomben ausgerüstet sind, mit großem Zorn mobilisiert werden. Wenn die Feinde die geringste Bewegung zur Provokation zeigen, wird die junge Avantgarde der TVRK, Sondertruppe vom obersten Befehlshaber und Heer von tapferen Soldaten für die Verwirklichung der koreanischen Revolution an der Spitze des Konfrontationskampfes gegen die USA und des heiligen Kampfes für die Wiedervereinigung des Vaterlandes wie Blitz und Sturm von Paektu in einem Atemzug Südkorea befreien und die Zitadelle des Imperiums des Bösen jenseits des Pazifischen Ozeans im Schutt und Asche legen. Die Welt wird deutlich sehen, wie die große Formation der Jugend von Paektusan, die sich zum heiligen Kampf für die Vernichtung der Feinde gewaltig erhoben hat, die Aggressoren und Provokateure auf dieser Erde völlig vernichtet und ein feierliches Feuerwerk für den endgültigen Sieg abbrennt.